Paris, Donnerstag, 28. November 1985. In den Salons von Madous Etablissement wird gefeiert. Männer zwischen 40 und 60, dunkler Anzug und Krawatte, sehr konservativ. Champagner, Whisky, Cocktails, serviert von Frauen zwischen 20 und 30, alle hinreißend schön. Auf unseren Gastgeber, meine Herren, der alles für den Erfolg unseres Geschäfts getan hat. Auf Bornon. Auf Ihr Wohl. Gerade wurde ein Waffengeschäft mit dem Iran unter Dach und Fach gebracht. 1000 Raketen, illegal geliefert, da das Land mit einem Embargo belegt ist. Heute Morgen ist die mit Raketen beladene Boeing 747 Cargo von Brüssel-Zaventem über Malta-La Valletta in Richtung Teheran abgeflogen. Es darf also gefeiert werden. Und auf alle Geschäfte, die noch folgen. Ohne jeden Zweifel. François Bornand, der persönliche Berater des Präsidenten, spielt heute Abend den Hausherrn. Geht von Gruppe zu Gruppe, um ein paar Worte zu wechseln, eine Schulter zu berühren, ein Glas nachzufüllen. Die französische Politik im Mittleren Osten neu austarieren. Die Beziehungen zum Iran wieder aufnehmen. Katrin, sei so gut und leiste unserem iranischen Gast dort drüben Gesellschaft. Katrin ist genau die Richtige. Eine Klasse für sich. Katrin, eng anliegendes Kleid, dezentes Dekolleté, schwarzer Pagenkopf, sehr blasser Teint, rote Lippen. Die Realpolitik findet hier statt, im Salon eines Stundenhotels. Und der Regisseur, an dem keiner vorbei kann, bin ich. Mein lieber Karim, wie war es heute Morgen in Beirut? Oh, sehr sonnig, nicht so feucht wie hier und ruhig. Nicht ein Schuss. Erstaunlich. Mit Karim, seit über 10 Jahren sein Freund, hat Bornand einst die BIL gegründet. Die Banque Internationale du Liban. Karim, unverzichtbarer Unterhändler bei allen Waffengeschäften im Mittleren Osten. Demnächst sollte die Maschine in Teheran landen. Santé, François. Santé, Karim. Eine gewagte Operation. Sowohl für dich als auch für die BIL, die dafür gebürgt hat. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer ist noch gleich der Typ, der eben den Toast ausgesprochen hat? Das ist Flandin, Chef der Elektronikfirma SEA, die den Iranern die Raketen verkauft hat. Ich habe ihn ausgesucht, weil er als Lieferant bestens geeignet ist. Und dabei immer schön unter Kontrolle. François, da ist ein Anruf für dich. Es scheint sehr dringend zu sein. Madou, Betreiberin des Etablissements und seit 15 Jahren eine Institution in Paris, weiß, wann ein Anruf so wichtig ist, dass Bornand gestört werden darf. Ich höre. François, ich hoffe, du genießt deine kleine Feier, denn sie könnte gleich zu Ende sein. Die Türkei hat gerade bekannt gegeben, dass eine Boeing 747 Cargo über ihrem Territorium verschwunden ist. Was sagst du da? Sie kam aus Richtung Malta. Es ist unsere. Kein Zweifel. Roter Glamour. Kriminalhörspiel in 2 Teilen nach dem Roman von Dominique Manotti. Übersetzung aus dem Französischen Andrea Stefani. Teil 1. Freitag, 29. November 1985. Hier, Kindchen, nehmen Sie sich diese Akte vor. Rund 15 Anzeigen in nicht mal einem Monat. Keine große Sache, macht aber einigen Ärger. Befragen Sie die Anzeigenerstatterinnen, beruhigen Sie die guten Frauen, zeigen Sie ihnen, dass die Polizei etwas tut. Ich verlasse mich auf Sie. Jawohl, Herr Kommissar. Kindchen, meinen Namen kriegt er wohl nicht über die Lippen. Nouria Ghozali. Nach über einem Jahr im Elend mit Notunterkünften und Schwarzarbeiterjobs ist Nouria Ghozali nun seit 2 Monaten Polizeiermittlerin im Kommissariat des 19. Pariser Arrondissements. 4 Frauen zwischen 67 und 85 Jahren beschweren sich, dass in Hundekot versteckte Knallfrösche explodieren und sie mit Hundescheiße bespritzen, wenn sie vorbeigehen. Seit ihrer spektakulären Flucht aus dem Elternhaus ist Nouria weit weg von familiären Hassausbrüchen und Gewalt durch Vater und Brüder. Aber auch weit weg von den Schulfreundinnen, den Gymnasiallehrern, den heimlich verschlungenen Büchern. Eine ätzende Zeit voller Einsamkeit. Bis sie eines Tages zufällig die Anzeige las. Aufnahmeprüfung, Polizeiermittler, Voraussetzung, mittlere Reife, die hatte sie, wenigstens die. 2 Jahre Ausbildung und nun mit 20 also endlich ein Platz im Leben. Auf der Seite des Gesetzes, auf der Seite der Macht. Die Einsamkeit jedoch bleibt. Ich bin die Jüngste hier. Die einzige Frau, die einzige Polizistin maghrebinischer Herkunft. Einfache Ermittlerin und noch ohne Festanstellung. Ist doch klar, dass ich die Hundescheiße kriege. Oh. Guten Morgen, François. Bestegui hier. Bonnard ist noch unter Drogen, als ihn André Bestegui nach dem desaströsen gestrigen Abend weckt. Bestegui ist ein führender Vertreter jener investigativen Presse, die Bonnard verabscheut, mit der es aber klug ist, Freundschaften zu unterhalten. Was willst du um diese Zeit von mir? Über das Flugzeug reden, das gestern über der Türkei verschwunden ist. Gestern verschwindet das Flugzeug und noch am selben Tag wird die Presse informiert? Kein Unfall. Ein Attentat also. Gut. Nachher zum Mittagessen. Um 1 im Carré de Feuillon. Perfekt. Herausfinden, wer genau hinter dem Anschlag steckt. Und Bestegui ruhig halten. Doch zuvor eine erste unumgängliche Etappe. Der morgendliche Spaziergang mit dem Präsidenten der Republik. François Mitterrand. Das Neueste aus Gabun. Präsident Bongo hat in jüngster Zeit zugenommen. Mitterrand und Bonnard kennen sich seit den frühen 50er Jahren, als sie verschiedentlich als Anwalt und Mandant miteinander zu tun hatten. 10 cm Taillenumfang in 2 Monaten. Das habe ich von Akihito, seinem Schneider. Als 58 de Gaulle an die Macht kam, trat als einer der sehr wenigen nicht-kommunistischen Widersacher des Generals Mitterrand auf den Plan. Lange Gespräche zwischen Bonnard und Mitterrand. Dieselben proatlantischen Überzeugungen, derselbe tiefsitzende Antigaullismus, derselbe klug differenzierende Antikommunismus. Gespräche auch über mögliche gemeinsame Sympathien während des Krieges, ohne da jedoch allzu sehr ins Detail zu gehen. Bongo wird auf dem franco-afrikanischen Gipfel lange zweireihige Sakkos tragen. Bonnard entwickelte schnell eine tiefe Bewunderung für Mitterrands Cleverness und dessen taktisches Gespür. Dann würde ich an seiner Stelle den Schneider wechseln. Er selbst schlich schon lange um die Hebel der politischen Macht herum, die ihm seit Kriegsende verwehrt war. Aufgrund seiner Vergangenheit in der Milice Française, einer paramilitärischen, ursprünglich der Vichy-Regierung zugeordneten Truppe. Nun ja, für den Schneider spricht, dass Herr Bongo die Anzüge von 5 hinreißenden Blondinen hat liefern lassen. Durch die Verbindung zu Mitterrand hoffte er, sich in den achtbaren Kreisen des politischen Lebens in Frankreich endlich etablieren zu können. Als Betreiber einer Export-Import-Firma, spezialisiert auf den Handel mit Schwellenländern im Nahen und Mittleren Osten, war er über eine Reihe von ausländischen Staaten bestens informiert, was ihn sowohl für den französischen Auslandsgeheimdienst als auch für die CIA interessant machte. Er bot Mitterrand seine Dienste an. Der Beginn einer dauerhaften Zusammenarbeit. Es kursieren Gerüchte über Bongos Gesundheitszustand. Seite an Seite gehen der Präsident der Republik und sein engster Berater François Bonnard durch die Straßen von Paris in Richtung Élysée-Palast. Träge reden sie über dies und das. 2 alte Freunde. Kurz betrachten sie die Auslagen eines Nobelkoutouriers. Die kleine brünette Verkäuferin ist reizend. Bonnard merkt sich das. Dann abrupter Themenwechsel. Gestern ist in der Türkei ein Flugzeug abgestürzt. In den Pariser Redaktionen geht das Gerücht, dass es französische Waffen mit Flugziel Iran an Bord hatte. Kommen auch Sie mir jetzt mit Waffengeschäften? Das ist ja zurzeit eine regelrechte Manie. Und dann noch mit dem Iran. Ein Land, das mit einem internationalen Embargo belegt ist. Falls sich jemand leichtsinnigerweise zu einem solchen Geschäft hat hinreißen lassen, soll er auch dafür bezahlen. Sie wissen genau, dass ich Waffenverkäufe an kriegsführende Staaten prinzipiell ablehne. Das ist eine Regel, die ein paar Ausnahmen zugunsten des Irak durchaus erlaubt. Denn immerhin sind es französische Mirage F1 und französische ultramoderne Raketen, mit denen der Irak in diesem Moment iranische Ölhäfen zerstört. Verderben Sie mir nicht diesen wunderbaren Regenspaziergang. Von Waffenverkäufen an den Irak will ich nichts hören. Und das wissen Sie. Wenden Sie sich an den zuständigen Minister. Ich komme Ihnen nicht mit Waffengeschäften, sondern mit der Stellung Frankreichs im Mittleren Osten. Frankreich ist kein Feind des Iran. Das jahrhundertealte Gleichgewicht zwischen Arabern und Persern im Mittleren Osten darf nicht gefährdet werden. Betrachten wir es einmal aus anderer Warte. Reden wir nicht über Waffen, reden wir über Wahlen. Wir haben 4 französische Geiseln im Libanon, die seit Monaten gefangen gehalten werden. Die zuständigen Minister haben es bis heute nicht geschafft, herauszufinden, wer die Geiselnehmer sind und was sie wollen. Ich versichere Ihnen, der Schlüssel zu den Geiseln liegt in Teheran. Und ich kann Ihre Befreiung erreichen. Die Befreiung der Geiseln ist ein dauerhaftes Anliegen der Regierung. Selbstverständlich ist alles, was Sie in diese Richtung in Teheran bewirken können, willkommen. Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Ja, aber nicht offiziell. Offiziell unterhalten wir keinerlei Beziehungen zum Iran. Sorgen Sie dafür, dass ich meine Kontakte dort nicht nur im Verborgenen pflegen kann. Sonst wird sich vor den Parlamentswahlen in 3 Monaten für die Geiseln nichts tun. Nun gut, Bonneau. Alles in allem wäre es sicher besser, die Pariser Zeitungen schrieben über ihre Kontakte zum Iran und nicht über dieses bedauerliche Flugzeugunglück. Endlich grünes Licht. Später wird Bonin noch schnell einen Abstecher zum Geschäft des Nobelcouturiers machen, einen Vicuña-Schal kaufen und die hübsche brünette Verkäuferin bitten, ihn am Nachmittag ins Élysée zu bringen. Das wird den Präsidenten freuen. Nouria hat sich auf den Weg in die beschaulichen Hügel des 19. Arrondissements gemacht. Dicht stehende Backsteinhäuschen, Panoramablick auf die Sacré-Cœur. Polizei, guten Morgen. Ich bin gekommen, um mit Ihnen über Ihre Anzeige wegen der Knallfrösche zu reden. Die erste auf Nourias Liste der Anzeigenerstatterinnen ist Madame Aurillac, 85. 5 Anzeigen allein von ihr. Es ist nicht nur wegen der Knallfrösche. Das sind ungezogene kleine Raudis. Sie kommen aus den Sozialwohnungsblocks weiter unten und machen hier nichts als Ärger. Würden Sie sie wiedererkennen? Sie sehen doch alle gleich aus, sind alles Araber. Oh, das wollte ich so nicht sagen. Was wollten Sie denn sagen? Vor dem Mittagessen mit Bestegie schaut Bornard noch in den Büros des Antiterrorstabs im Élysée vorbei. Der Pariser Polizeiapparat ist in zahlreiche Organisationen zersplittert, die einander erbittert bekämpfen. Der Präsident hegt großes Misstrauen gegen die Staatspolizei und gründete deshalb nach seiner Wahl direkt im Élysée-Palast einen speziellen Sicherheitsstab, eine Art Privatpolizei. Bringen Sie mir die Abhörakte von André Bestegie und einen Kaffee mit 2 Stück Zucker, meine Liebe. Kontrolliert nur vom Präsidenten selbst und wenigen Auserwählten, wie François Bornand. Binnen kurzem war dieser Stab in alle möglichen Skandale verwickelt, bis hin zur Einrichtung eines großen geheimen Abhördienstes. Bestegie. Alle Anrufe des gestrigen Tages bei seiner Zeitung, Verabredungen. Die Tochter hat eine Mittelohrentzündung. Und dann, ein gewisser Chardon verkündet, er sei im Besitz eines höchst brisanten Dossiers über ein randvoll mit Raketen beladenes Flugzeug mit dem Ziel Iran, das früher am Tag über der Türkei verschwunden sei. Bestegie rät zu mehr Diskretion am Telefon. Umsichtig. Und verabredet ein Treffen für 19 Uhr. Na also. Polizei, Routinebefragung. Nouria Ghosali schaut sich die Sozialbauten weiter unten im 19. Arrondissement an. Ein Spielwarenladen direkt gegenüber. Verkaufen Sie Knallfrösche? Sicher. Wie alle Spielwarenläden. Knallfrösche mit langer Lunte? Ja, auch. Natürlich weiß er von der Sache mit der Hundekacke. Aber mit der Polizei will er nichts zu tun haben. Und Ihre Kunden sind? Da sind sie ja. Da draußen auf der Bank. 2 Jungs, 10, 12 Jahre alt, Trainingsanzug, arrogante kleine Machos. Nouria Ghosali, Polizeiermittlerin. Nasser. Ende der Vertraulichkeiten. Die Knallfrösche in den Hundehaufen hier auf dem Hügel sind von euch? Wen stört das? Wir sind nicht die Ersten und nicht die Einzigen. Aber ihr seid die Letzten. Ihr hört auf und wir reden nicht mehr drüber. Ihr findet schon was anderes. Da habe ich volles Vertrauen in euch. Man muss flexibel sein. Fernandez. Ich habe Arbeit für Sie, mein Kleiner. Fernandez, ehemals Polizist bei den RG, wartet schon länger in Bonnons Büro im Élysée. Die Renseignements Généraux, kurz RG, eine Art zentraler Nachrichtendienst, sind eine französische Besonderheit. Eine Polizei ohne Vollstreckungsgewalt. Ihre Aufgabe, die Recherche und Auswertung von Informationen, mit dem Ziel, die Regierung auf dem Laufenden zu halten. Dabei weitestgehende Autonomie. Unerschöpfliche Informationsquelle, die Sektion Rennen und Glücksspiele. Auf der Rennbahn war es auch, wo Bornand und Fernandez sich vor Jahren kennenlernten. Ein Journalist will André Bestigy vertrauliche Informationen verkaufen über unsere Kontakte mit dem Iran und unsere geheimen Verhandlungen zur Befreiung der Geiseln, einschließlich Waffenlieferungen. Hatten wir schon darüber gesprochen? Fernandez, ein Sunny Boy, wie immer auffallend gekleidet. Enge Hose, buntes Hemd, schicke Lederjacke, protzige goldene Armbanduhr, Siegelring. Zwar etwas zu sehr Straßenbengel, um in den engsten Familienkreis aufgenommen zu werden, aber intelligent und zupackend. Deshalb hat Bonnard ihn in den persönlichen Sicherheitsdienst des Élysée geholt. Kennen Sie einen gewissen Chardon? Nein, nie gehört. Aber Bestigy scheint ihn zu kennen. Wenn die Presse einen Skandal aus der Sache macht, werden die Iraner sämtliche Kontakte aussetzen. Und das war's dann für die Geiseln und unseren Wahlkampf. Wir müssen wissen, wer die Hintermänner von diesem Chardon sind und sie kaltstellen. Fordern Sie für mich seine Akte bei den RG an. Dann machen Sie diesen Chardon ausfindig und bringen Sie alles über dieses Dossier in Erfahrung. Seien Sie brillant, Fernandez. Zurück im Kommissariat grüßt Nouria die uniformierten Kollegen. Schweigen. Und sieht drei kleine fotokopierte Plakate an die Wand geheftet. Keine Kanaken bei der französischen Polizei. Dazu eine Zielscheibe auf einer Silhouette, die der ihren gleicht. Lass dich nicht fertig machen. Das bist nicht du. Eine magere Akte. Chardon, Jean-Claude, geboren 1953. Diente 5 Jahre bei der Marineinfanterie in Gabun und an der Elfenbeinküste. 1980 2 Jahre Knast wegen Zuhälterei. Seitdem Journalist der Klatschpresse. Jede Menge Artikel über das Privatleben von Berühmtheiten aus Showbusiness und Jetset. Bekannte Callgirls und Models dienen als Informantinnen. Wohnhaft Rue Philippe Echt, 38, 19. Arrondissement. Das Haus gehört ihm. Wieso taucht der in einer Affäre um Waffenverkäufe auf? Fernandez hängt sich an Chardon, als der sein Haus um 11.47 Uhr verlässt. In der Brasserie des Sports trifft Chardon Catherine. Catherine? Das Callgirl, das Bonnon regelmäßig einsetzt. Anruf bei Bonnon. Catherine? Gute Güte. Catherine, gestern Abend mit dem Iraner. Entlockt ihm Informationen, gibt sie weiter an Chardon. Zuzutrauen wäre es ihr. Aber für wen arbeiten die beiden? Das ist eine Spur, Fernandez. Bleiben Sie dran. Catherine und Chardon trennen sich vor der Brasserie. Fernandez folgt Catherine in einigem Abstand. Sie betritt ein gutbürgerliches Wohnhaus. Ein Zahlencode, graue Fingerspuren auf 4 Zahlen und einem Buchstaben. Bei der 3. Kombination öffnet sich die Tür auch für Fernandez. Der Fahrstuhl fährt gerade abwärts. 2. Untergeschoss. Das Parkhaus. Was soll's? Muss ich eben improvisieren. Catherine fährt einen roten Austin Mini aus der Garage und steigt aus, um sie wieder zu schließen. Catherine! Oh, nein, lass mich los! Hör auf, ich will doch nur mit dir reden! Verdammte Nutte, muss sie so einen Aufstand machen? Fernandez fuchtelt mit seinem Revolver vor ihrem Gesicht herum. Catherine rammt Fernandez ihr Knie in den Schritt. Im Gerangel löst sich ein Schuss. Oh, Scheiße. Das darf doch alles nicht wahr sein. Hergé, Pferdewirten Bonnon, das Élysée. 10 Jahre harter Kampf. Das gebe ich nicht auf. Tu was, los. Fernandez deponiert die Leiche auf dem Beifahrersitz, als ob sie schliefe. Bedeckt sie mit einem weiten Regenmantel und fährt den Wagen aus der Garage. Es gibt im 19. Arrondissement ganz in der Nähe einen Ort, der um diese Zeit menschenleer ist. Den Parkplatz von La Villette. Unbewacht, kostenpflichtig. Eine riesige Fläche unter freiem Himmel. Dichter Schneefall, das ist gut. Fernandez versteckt die Leiche unter einem der Sträucher, die den Parkplatz begrenzen. Deckt sie mit dem Regenmantel zu. Kein Mensch zu sehen. Ich muss die Chardon anhängen. Chardon, Chardon. Chardon, Jean-Claude. Philipp Echt. Chardon? Ja, ich bin ein Freund von Katrin. Sie bittet sie, zu ihr zu kommen, um ein paar Fotos zu machen. Ich hole sie in einer Viertelstunde vor ihrer Haustür ab. Ich habe Katrins Wagen. Ich nehme dasselbe wie du. Ich vertraue dir, lieber beste Guy. Zweimal Maronencremesuppe mit Fasanenhenne. Man bietet mir ein Dossier über ein Flugzeug an, das gestern über der Türkei abgestürzt ist. Es soll französische Waffen an Bord gehabt haben und mit Flugziel Iran unterwegs gewesen sein. Wie viele der Artikel, die sein Ansehen in der Pariser Presselandschaft begründet haben, hat André Bestegui im Grunde Bornard zu verdanken. Und ein paar linke Dinge auch. Geschenkt ist nur der Tod. Bevor ich der Sache nachgehe, wüsste ich gerne, in was ich da hineingeraten könnte. Das kann ich dir kaum verraten. Ist eine Affäre dieser Art deiner Meinung nach denkbar? Oder laufe ich Gefahr, einer reinen Provokation auf den Leim zu gehen? Denkbar sicher. Nahezu alle Waffenhändler auf der ganzen Welt machen derzeit Geschäfte mit dem Iran. Embargos haben noch nie verhindert, dass Waffen im Umlauf sind. Sie machen sie nur teurer. Und die Profite sind höher. Was noch nicht heißt, dass es nicht auch eine Provokation sein kann. Ich bin ganz Ohr. Gestatte mir einen kleinen Abstecher in den Libanon, wo die französischen Geiseln gefangen gehalten werden. Der Druck auf unsere Regierung ist groß. Die Wahlen stehen vor der Tür. Doch kein Ergebnis unserer Unterhändler seit Monaten. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, André. Der Schlüssel zu den Geiseln liegt nicht im Libanon, er liegt in Teheran. Und dieses Flugzeug kann Teil einer umfassenderen Absprache sein. Kannst du mir mehr über diese Absprache sagen? Punkt 1. Waffenlieferstopp in Richtung Irak oder ausgeglichene Belieferung beider Lager, Irak und Iran. Die Ladung, um die es hier geht, könnte Teil dieser Absprache sein. Dann hätten gewisse Leute ein Interesse daran, die Ankunft des Flugzeugs in Teheran zu verhindern. Du sagst es. Hast du Details für mich? Noch nicht. Aber wenn man sich bei denen umsieht, die wollen, dass wir im kommenden März die Wahlen verlieren, dürfte man fündig werden. Und ich werde fündig werden. Erfahre ich's als Erster? Wenn du vorläufig nichts über das Flugzeug veröffentlichst. Abgemacht. Ein paar Jungs liefern sich mit lautem Geschrei eine Schneeballschlacht, als Chardon in den roten Austin Mini einsteigt, der vor seinem Haus wartet. Hallo. Katrin ist in Aubervilliers. Wir waren dort verabredet. Naja, rein zufällig hat sie den Geschäftsführer eines großen Unternehmens zusammen mit sehr jungen Kids gesehen. Sie ist dort geblieben und hat mich geschickt, sie zu holen. Sie haben doch Ihren Fotoapparat dabei? Porte d'Aubervilliers. Mit vollem Tempo biegt Fernandez plötzlich in einen asphaltierten Weg ein. Mit der linken hält er das Lenkrad. Mit der rechten setzt er seine Waffe mit einer einzigen Bewegung an Chardons Kopf und schießt. Er bedeckt die Leiche mit seiner Jacke. Dann fährt er auf das nahegelegene Gelände einer Schrottpresse. Ein Auto für die Presse. Voll? Ja, zum Teil. Du kennst den Preis. Ich habe immer bezahlt und mich immer revanchiert. Nein, dann okay. Fernandez nimmt die Schlüssel aus Chardons Taschen sowie Schlüssel und Adressbuch aus Katrins Handtasche. Die Sachen muss er in Chardons Wohnung deponieren. Seine eigene Jacke lässt er im Wagen. Ach, scheiße. so weiches Leder mit Otterpads gefüttert. Chardon und Catherine haben gegen Mittag zusammen das Restaurant verlassen und soweit ich mitbekommen konnte, hatten sie irgendwo in Paris eine Verabredung. Das habe ich genutzt, um mich gründlich in Chardons Haus umzusehen. Das Dossier habe ich mitgenommen. Bringt ihn vielleicht zum Nachdenken. Das Dossier. Die ganze Operation liegt offen vor Borna. Das Beschlussprotokoll der Hauptabteilung Rüstung im Verteidigungsministerium vom letzten Februar. Die R-550 Magique, mit denen die Luftstreitkräfte bestückt sind, sollen durch ein leistungsfähigeres Modell ersetzt werden. Im Mai Vertrag zwischen der Hauptabteilung Rüstung und der Elektronikfirma SEA, die die Raketen für 5 Millionen Franc kauft und sich verpflichtet, sie zu entschärfen und das Material im zivilen Bereich wiederzuverwerten. Im September werden die Raketen in die Hangars der SEA überführt. Im Oktober verkauft die SEA für 30 Millionen Elektronikmaterial an eine Finanzgesellschaft auf den Bahamas, die SAPA. Hier steht nicht, dass allein ich die SAPA bin. Sie wissen also nicht alles. Noch am selben Tag verkauft die SAPA dasselbe Material für 40 Millionen Franc an ein Unternehmen mit Sitz auf Malta. Aus dem Flugplan der Boeing 747, die das Material geladen hat, geht jedoch eindeutig hervor, dass die Maschine nie auf Malta gelandet, sondern von ihrer Route abgewichen und nach Teheran geflogen ist. Es ist auch vermerkt, dass in Teheran 14 Tage zuvor eine Niederlassung der Kamok gegründet wurde, ein libanesisches Unternehmen, das auf die Umrüstung von Waffen aus französischen, amerikanischen und israelischen Beständen auf Gerät aller Art spezialisiert ist. Kurz, die Kette ist beinahe lückenlos. Den Journalisten wird alles vorgekaut. Hervorragende Arbeit, mein Kleiner. Ich wage nicht zu fragen, wie Sie das angestellt haben. Ich hatte freie Hand. Chardon war ja mit Catherine unterwegs. In Chardons Unterlagen habe ich auch ein paar Fotos gefunden. Hier, Jean-Pierre Tardivel, Journalist beim Combat Présent, dieser rechtsextremen Wochenzeitung, wie er sich mit zwei sehr jungen Knaben vergnügt. Ah, das ist ja hochinteressant. Das kann uns sicher nützlich sein. Gute Arbeit, Fernandez. Es schneit immer noch. Fernandez hat überhaupt keine Lust, nach Hause zu gehen. So ganz allein mit seinen Toten. Geht in ein Café, bestellt einen Calvados, zieht auf der Toilette eine Linie Koks durch. Gutes Gefühl. Eigentlich ist die Lage doch ganz amüsant. Er überlegt, den Abend bei Katrins Puffmutter Mado ausklingen zu lassen. Genial, das hat Stil. Guten Abend, Kleiner. Als Bornands Handlanger hat Fernandes freien Zutritt bei Mado. Es sind neue Mädchen da. Schau dich um und amüsier dich. Fernandes geht ins Untergeschoss, zum Swingerclub. Bornand legt das Dossier ordentlich in einen Schrank. Alles, was je in diesem Büro besprochen wurde, ist dort deponiert. Eine regelrechte Kriegskasse. Diejenigen, die dieses Dossier erstellt haben, haben Informationsquellen auf allen Ebenen der Transaktion. Sogar bei der Kamok in Beirut, von deren Beteiligung hier in Paris nur Flandin, der Chef der SEA, und ich wissen. In Beirut findet sich vielleicht eher eine Spur von ihnen als hier. Beirut. Jean-Pierre Morisset, ein alter Freund. Erinnerung an eine Wette, völlig zugekokst in einem Beiruter Bordell. Wer von ihnen beiden innerhalb von 2 Stunden die meisten Mädchen vögeln könnte. Morisset hatte gewonnen. 9-6. Morisset und seine private Sicherheitsfirma mit Sitz in Beirut, deren Stern über dem gesamten Mittleren Osten strahlt. Wenn ich etwas über die Kamok erfahren will, ist Morisset zweifellos der richtige Mann. Im Halbdunkel riecht es nach Schweiß, Muff und Sex. Fernandez ist sofort fasziniert von einer, die nackt in einem Lichtkegel tanzt. Schwarzer Pagenkopf. Los, komm mit. Rückblende. Katrins Kopf im Dunkel der Tiefgarage, schreiend, der explodierende Nacken. Er will dem Mädchen die Haare aus dem Gesicht streichen, aber da ist kein Gesicht. Bloß ein Mund, der sich öffnet. Ein stummer Schlund. Ich stopf dir dein Maul. Sei still, Katrin! Sei endlich still, Katrin! Hektisch hektisches Gedränge. Fernandes geht zu Boden. Im allgemeinen Durcheinander von zwei Rausschmeißern bewusstlos geschlagen. Kathrin. Kathrin, mit ihrer mustergültigen Arbeitsmoral hat Mado heute Abend zum ersten Mal versetzt. Ich habe keine Lust, heute Abend auszugehen. Bournon betrachtet seine Geliebte, die nackt auf einem Hocker vor dem Frisiertisch sitzt und für ihn das Ritual des Sich-Zurechtmachens vollführt. Eine Kunstwelt voller Raffinement, ganz für ihn allein. Mit Bedacht wählt er eine Zigarette, eine Mischung aus Engelsstaub und Marihuana. Ein harter Tag. Der Präsident träumt von der Académie Française. Bestegui schlägt sich den Bauch voll. Fernandes betätigt sich als kleinkrimineller Einbrecher. Und gleich noch die Abendgesellschaft in der Botschaft. Lass uns heute Abend hier bleiben. Ich habe wirklich keine Lust auszugehen. Françoise, ein Bild von einer Frau. Das blonde Haar zu einem komplizierten Knoten hochgesteckt, das Kleid kaminrot wie die Lippen, ihren Körper umspielend. Bournon küsst ihr Haar, hüllt sie in den Mantel, streichelt ihr mit dem Pelzkragen sanft das Gesicht. Wozu du Lust hast, meine Schöne, ist nicht weiter von Belang. Samstag, 30. November. Die Leiche ist fast vollständig von einem beigen Regenmantel bedeckt. Ein auf dem Bauch liegender Körper, praktisch unversehrt, die Augen geschlossen. Der Nacken zerfetzt. In der Kehle ein sauberes, glattes Einschussloch. Mord durch Erschießen. Informieren Sie das Kommissariat und den Staatsanwalt. Inspektor Bonfils, junger Polizeireferendar. Nuria hat zum ersten Mal mit ihm zu tun. Instinktives Misstrauen. Ein Mann, ihr Vorgesetzter. Rauchen Sie? Danke, nein. Lässiger Typ. Schicke Jacke. Sinnliche Lippen. Vorsicht. Sie sind sehr still. Ich sehe Ihnen zu. Komische Tussi. Klein, Mondgesicht, bisschen flach. Trotzdem, die hat was. Wissen Sie, dies ist mein erster Einsatz. Mein erster Tag im Bereitschaftsdienst und meine erste Leiche. Von mir können Sie sich nicht viel abgucken. Ich glaube, ich habe etwas Eindrucksvolleres erwartet. Sind Sie enttäuscht? Kann man so sagen. Das Team der Brigade Kriminell rückt an. Dann die Kriminaltechniker. Kommen Sie? Wir fahren zurück ins Kommissariat. Sie gehen, ich bleibe. Den Profis bei der Arbeit zugucken. Gut. Ich gebe dem Kommissar Bescheid, dass Sie hier gebraucht werden. Ein Mann, der anders ist? Nuria verlässt den Einsatzort und geht nachdenklich Richtung Kommissariat. In der Hand ein Polaroid vom Gesicht der Toten. Unbekannte Frau. Nicht leicht zu identifizieren. Ohne Identifizierung keine Ermittlung. Sie wurde nicht am Fundort getötet. Eine Leiche im Freien abladen, auf einem öffentlichen Parkplatz, das ist verdammt riskant. These, der Mörder hatte es eilig. Eine Leiche am Hals, das war nicht geplant. Er musste sie loswerden. These, man kurft nicht lange durch Paris, man entsorgt sie in nächster Nähe. Es besteht also die große Chance, dass sie hier in der Gegend umgebracht wurde. Es besteht demnach die nicht geringe Chance, dass sie hier arbeitet oder wohnt. Und in diesem Fall besteht die winzige Chance, dass jemand hier sie wiedererkennt. Das ist mein Viertel. Wenn dieser jemand existiert, kann ich ihn auch finden. Bournon schenkt sich einen Whisky ein. Es wird höchste Zeit, mit seinem alten Freund Jean-Pierre Morisset in Beirut zu sprechen. Eine Erinnerung blitzt auf. Morisset und er fahren stockbesoffen durch Beirut, als plötzlich eine Gruppe Bewaffneter da ist und sie in die Zange nimmt. Morisset, schlagartig nüchtern, hat Bournon zu Boden gedrückt, mächtig Gas gegeben und dabei mit einer aus dem Nichts aufgetauchten Waffe geschossen. Er hat sie beide dort rausgebracht. Erinnerung an eine Höllenangst und ein Freund, auf den er zählen kann. Bournon greift zum abhörsicheren Telefon. Bournon hier, Jean-Pierre, ich brauche dich. Schieß los. Gestern ist über der Türkei ein Flugzeug vom Himmel verschwunden. Es hatte Waffen für den Iran an Bord. Eine Lieferung, in die ich involviert bin. Ich wüsste gerne, wer dahinter steckt. Kannst du dir das nicht denken? Die Iraker und ihre Lieferantenfreunde in Frankreich, also fast die gesamte französische Rüstungsindustrie. Was willst du? Es herrscht Krieg. Verbuch es unter Gewinne und Verluste. Ja, es ist mehr als ein Konkurrenzkampf unter Waffenhändlern. Es gibt hier in Frankreich Kräfte, die politisches Kapital aus der Sache schlagen wollen. Die Sozialisten sollen vor den Wahlen im März ins Schleudern gebracht werden. Und du wirst bei der Sache mehr federn lassen als Geld. Ich werde dabei federn lassen. Und wo komme ich ins Spiel? Die Vertrauenswürdigkeit eines Beiruter Unternehmens müsste überprüft werden. Die Kamok macht in Reparatur und Instandhaltung von Rüstungsgütern aller Art. Ja, kenne ich. Ich wüsste gern, ob die undichte Stelle bei der Kamok liegen kann. Und ich will die Namen derer, die davon profitieren. Gut. Es ist Eile geboten, Jean-Pierre. Ich kümmere mich um die französische Seite der Angelegenheit. Der übliche Tarif? Ich höre von dir. Montag, 1. Dezember. Erschöpft betritt Nouria die Brasserie des Sports. Den ganzen gestrigen Sonntag hat sie auf den Märkten des Viertels herumgefragt. Heute früh in etlichen Brasserien rund um den Parc des Buttes Chaumont. Vergeblich. Ich muss hartnäckig bleiben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Frau hier in der Gegend gewohnt hat. Sicher nicht in den Sozialvierteln. Dafür war sie zu elegant gekleidet. Nouria bestellt eine Schokolade und zeigt der Wirtin das Foto. Sicher kenne ich die. Sie gehört zu unseren Stammgästen. Was wollen Sie von ihr? Sie wurde vor 3 Tagen ermordet. Ermordet? Ermordet? Was? Unfassbar. Die Neuigkeit spricht sich sofort herum. Gäste und Kellner drängen herbei. Die habe ich am Freitag noch gesehen. Ja, die kam auf die her. Mit einer Freundin, immer derselben. Unfassbar. Oder mit einem Freund. Allein bekomme ich das nicht in den Griff. Ich muss meine Vorgesetzten im Kommissariat anrufen. Aber wen? Den Chef? Kindchen. Bonfils? Von mir können Sie sich nicht viel abgucken. Eine Viertelstunde später ist Bonfils da. Das war Glück. Einfach nur Glück. Klar. Sie heißt Fatima Rachet. Sie kam regelmäßig, so 2-mal die Woche. Meist in Begleitung, immer dieselben 2 Personen. Eine große junge Frau, blond, oder aber ein Mann, Durchschnittstyp, schwer zu beschreiben. Roger hier hat sie und den Mann letzten Freitag bedient und bemerkt, dass ihnen jemand gefolgt ist. Ja, ein einzelner Typ, noch nie gesehen. Groß, sehr dunkel, wie ein Algerien-Franzose. Circa 30. Er trug eine herrliche Lederjacke. Sah aus, als ob sie mit Fell gefüttert war, aber da mag ich mich täuschen. Jedenfalls ein feines, wunderschönes Leder. Die würde mich glatt ein Monatsgehalt kosten. Mein lieber Fernandez, der Antiterrorstab hat mir gestern von ein paar interessanten Telefonaten berichtet. Chardons Dossier ist heute Morgen bei der Redaktionsleitung des rechtsextremen Wochenblatts Combat Présent gelandet. Es stimmt doch, dass Tardivelle, von dem wir dieses schöne Foto hier haben, Redaktionsmitglied des Combat Présent ist. Exakt. Was halten Sie von einer kleinen Einschüchterungsmaßnahme? Es wäre mir ein Vergnügen, Chef. Sie haben grünes Licht. Ich habe Beauchamp auf dem Flur getroffen. Er kam von mir. Diesen Rechtsextremen empfangen Sie? Das trifft wie ein Messerstich. Was erlaubt sich dieser Grünschnabel? Das waren andere Zeiten. Die Zeit der Befreiung. Die Welt ist klar eingeteilt. Widerständler auf der einen, Kollaborateure auf der anderen Seite. Und er steht auf der falschen. Nun heißt es heucheln, Widerstandsnachweise erbetteln, zur Not kaufen. Und was das Schlimmste ist, sie dann tatsächlich in der Hand halten. Halten Sie sich etwa für links? Sehen Sie sich doch an. Links sind bei Ihnen doch nur die Armbanduhr und der Siegelring. Und bei mir? Was bedeutet links für mich? Können Sie mir das sagen? Ich bin an der Macht. Das ist alles. Beauchamp ist ein Freund. Ich kenne ihn seit Jahren. Wir haben gemeinsame Geschäfte mit den Amerikanern gemacht. Ich habe ihn persönlich im Sicherheitsdienst der SEA postiert. Und heute ist er mir sehr nützlich. Aber Fernandes hat recht. Hier solltest du ihn als Anhänger des Front National nicht empfangen. Und jetzt beruhige dich. Vor einer Stunde hat Mado mich angerufen. Katrin ist ermordet worden. Katrin? Freitagnachmittag. Vermutlich kurz nachdem Sie sie mit Chardon haben weggehen sehen. Hat er sie ermordet? Möglich. Die Polizei sucht jedenfalls nach ihm. Sie müssen mir Informationen über diesen Chardon beschaffen. Man hat ihm dieses Dossier nicht zufällig anvertraut. Er hat Beziehungen und ich wüsste gern welche. Katrin war so etwas wie meine Lehrmeisterin. Sie hat die Wohnung für uns gemietet. Sie achtete darauf, wie ich mich kleide, ließ mich Romane lesen, über die man spricht, schleppte mich in Ausstellungen, wachte darüber, mit wem ich mich verabrede. Ich glaube, Mado zahlte ihr einen prozentualen Anteil an meinen Kunden. Marie-Christine Malavaux, Fatima Rachets oder auch Katrins Mitbewohnerin, war schnell ausfindig gemacht. Der aufmerksamen Hauswartsfrau entging wirklich nichts. Sie wusste, dass Marie-Christine über Weihnachten zu ihren Eltern nach Pithiviers fahren wollte. Dass die junge Frau Angst bekommen hatte, als sie das Blut in der Garage sah und auf der Stelle abgereist ist, wusste sie allerdings nicht. Dennoch, Malinvaux, Pithiviers, ein leichtes. Es kostete 2 Telefonate. Katrin? Sie meinen Fatima Rachet? Katrin ist Fatimas Kriegsname. Krieg. Ja, das trifft es. Sie hatte einen extremen Männerhass. Das Einzige, was ihr im Leben wirklich Spaß machte, war, sie bezahlen zu lassen. Und zwar so teuer wie möglich. Sie hat ein sehr gefährliches Spiel gespielt. Sie arbeitete mit einem Journalisten namens Chardon zusammen. Die beiden haben Kunden in die Falle gelockt und dann erpresst. Und nicht die Kunden von Mado. Die ist organisiert und genießt guten Schutz, aber vielleicht war Katrin nur ein einziges Mal unachtsam. Und ich weiß, dass Mados Beschützer fähig sind zu töten. Kennen Sie diesen Chardon? Ich bin ihm ein paar Mal begegnet. Mehr nicht. Ich misstraue ihm. Wo können wir ihn finden? Rue Philippe Echt, 38. Nicht weit von hier. Aperitivstunde in Mados Büro. Für Bornand die reine Erholung. Zugegeben, Checky, Mados Zuhälter, der aussieht wie ein Provinznotar, wäre da nicht die brutale Kieferpartie, stört. Wie so oft in den kurzen Momenten des Wohlbefindens. Katrin ist ermordet worden. Ich weiß. Sie hat mit einem gewissen Chardon krumme Geschäfte gemacht. Ein kleiner Journalist, der mal wegen Zuhälterei angeklagt war und für die Skandalpresse den Klatschkolumnisten macht. Dem Ruf deines Hauses tut das nicht gut. Von Mados Mädchen hat er sich immer ferngehalten, darauf habe ich geachtet. Chardon verfügt über ein Dossier über illegale Waffenverkäufe an den Iran. Ich muss nicht weiter ausholen. Er versucht es an die Presse zu verkaufen. Letzten Freitag habe ich Fernandez auf ihn angesetzt. Chardon aß mit Katrin zu Mittag. Ich will dir nicht verhehlen, dass ich sie für seine Informantin hielt. Und? Nein. Ich hatte das Dossier inzwischen in der Hand. Zu gut recherchiert. Das kann nicht von Katrin stammen. Die Brigade kriminell sucht Chardon. Wirst du über ihre Ermittlungen auf dem Laufenden gehalten? Ich habe Vorkehrungen getroffen. Er kann nicht zufällig über dieses Dossier gestolpert sein. Was immer du über ihn erfährst, ich bin interessiert. Eine Hand wäscht die andere, François. Wir wollen nicht, dass Mados Name in dem Verfahren auftaucht. Dafür sorge ich. Der Staatsanwalt ist ein vernünftiger Mann und ein Freund von mir. Heute Nachmittag ist ein Treffen im Büro der Untersuchungsrichterin, die mit dem Fall betraut ist, im Palais de Justice. Sie wollen mich dabei haben. Glückwunsch, Bonfils. Ich schaue mich da mal um in der Rue Philippe Echt. Na, Frau Bulle, was treibst du denn hier? Hallo, Nasser. Ich suche jemanden. Der Typ, der dort in der 38 wohnt, Chardon, wird verdächtigt, eine Frau ermordet zu haben. Fatima Rachet. Ermordet? Erzähl. Fatima Rachet war meine Cousine. Deine Cousine? Deine Familie? Genau. Ich würde Chardon gerne ein paar Fragen stellen, aber er ist verschwunden. Vielleicht hast du ihn ja in den letzten Tagen gesehen? Ja, am Freitag, als es geschneit hat, gegen 4:30, 5:00. Wir haben eine Schneeballschlacht gemacht. Der Kerl stand vor seiner Haustür. Er hat gewartet. Ein roter Mini hat ihn abgeholt. Ein Mini? Ja, so eine rollende Keksdose. Er ist neben den Typ eingestiegen. Saß nicht eine Frau am Steuer? Nee, das war's ja gerade. Ein Kerl in so einem Auto. Echt voll der Depp. Es gibt einen zweiten Mann. Das ist vielleicht der, der Katrin und Jordan in die Brasserie des Bord gefolgt ist. Zu dem Zeitpunkt, als er Jordan abholt, ist Katrin vermutlich schon tot. Jordans Komplize? Katrins Mörder? Es gibt einen zweiten Mann. Und von dem weiß nur ich. Sie kommen spät, meine Herren. Setzen Sie sich. Die Untersuchungsrichterin blickt ostentativ auf ihre Armbanduhr. Sie kultiviert sehr gekonnt ihre eisige Art. Die Akte Fatima Rachet liegt aufgeschlagen auf dem Schreibtisch. Der Kommissar der Brigade Kriminell fasst den Fall noch einmal zusammen. Fatima Rachet wurde am 29. November zwischen 14 und 17 Uhr in ihrer Garage ermordet durch eine einzige Kugel in die Kehle. Sie war sofort tot. Die Kugel wird derzeit im Labor untersucht. Es soll sich um eine 375er Magnum handeln. Gehört dieses Kaliber nicht zur Ausrüstung der französischen Polizei? In der Tat. Es ist aber auch sonst recht verbreitet. Gestern haben wir die junge Frau aufgespürt, die mit Fatima Rachet zusammenwohnte. Ihren Angaben zufolge haben beide für Mados Callgirl Ring gearbeitet, sind aber nicht bei der Sitte registriert. Wenn man die Sitte kennt, versteht sich das von selbst. Soll ich fortfahren, Madame? Immer noch laut Aussage ihrer Mitbewohnerin soll Fatima Rachet gemeinsam mit einem Journalisten namens Chardon Erpressung betrieben haben. Chardon wurde 1980 wegen Zuhälterei zu 2 Jahren verurteilt. Er scheint in der Tat an der Erpressung von Politikern und bekannten Persönlichkeiten beteiligt gewesen zu sein. Und unsere Kollegen von den RG haben uns darauf hingewiesen, dass sie Chardon manchmal als bezahlten Spitzel benutzt haben. Dieser Punkt steht nicht in der Akte. Sicherheitshalber, Madame. Wem misstrauen Sie, Kommissar? Mir? Den Richtern im Allgemeinen? Chardons bezahlte Spitzeltätigkeit für den zentralen Nachrichtendienst, die RG, wird in die Akte aufgenommen. Chardon ist verschwunden. Wir fragen um eine Hausdurchsuchung bei ihm an. Einverstanden. Ich habe im Übrigen Kontakt zu Madeleine Prévost aufgenommen, auch Mado genannt, und sie gebeten, mir als Zeugin im Mordfall Fatima Rachet zur Verfügung zu stehen. Haben Sie eine Akte über sie? Madame, wir alle kennen Mado. Mehrere Kommissare und nicht die niedersten Chargen gehen bei ihr ein und aus. Sie steht bei der Sitte und bei den RG auf der Gehaltsliste. Sie wird vom Außenministerium subventioniert. Sie genießt die Protektion der gesamten politischen Klasse, egal ob links oder rechts. Ich verstehe. Sie hat mir geantwortet, dass sie mit dieser Geschichte nichts zu tun habe und dass sie insbesondere keinem Richter etwas zu sagen habe. Ist dies das übliche Verhalten gegenüber Richtern seitens derer, die bei den RG auf der Gehaltsliste stehen? Gewissermaßen. Weshalb sich der Fall ziemlich schwierig gestalten wird. Eine Prostituierte und ein Zuhälter, die von der Polizei protegiert werden? Ein Verdächtiger, der auf der Gehaltsliste der RG steht? Eine Mordwaffe, die eine Polizeiwaffe sein könnte? Finden Sie nicht, dass die Sache allmählich stinkt? Mit Verlaub, Madame. Wenn Sie sich Mado vornehmen, das überleben Sie nicht. Beruflich, meine ich. Ich danke Ihnen, meine Herren. Ah, noch eins. Inspektor Bonfils, ich habe um Ihr Kommen gebeten, weil ich Ihnen für Ihren Beitrag zu der Ermittlung persönlich danken wollte. Die Identifizierung des Opfers war bemerkenswert. Stimmt. Allerdings ist das Norias Verdienst. Aber das sage ich nicht. Entschuldigen Sie, Tardivel, dass ich hier so reinplatze. Ich habe etwas, das Sie interessieren dürfte. Was soll das? Fernandes legt Tardivel das Foto auf den Tisch, auf dem der Redakteur des Combat Présent einen sehr jungen Knaben fickt. Auf dem Boden sitzt ein kleines Kind, nackt, und blickt verzweifelt in Richtung Objektiv. Bei deinen Freunden von Arbeit, Familie, Vaterland würde so ein Foto ein wenig für Unruhe sorgen, meinst du nicht, um kleine Schmuchtel? Ich hab schon bezahlt! Schweißausbruch bei Tardivel. Wieso taucht das Foto wieder auf? Er hat Chardon doch bezahlt. Deine Zeitung hat gestern ein Dossier über das Flugzeug erhalten, das es über der Türkei zerlegt hat. Davon weiß ich nichts. Damit habe ich nichts zu tun. An dem Tag, an dem das Dossier in deinem Käseblatt erscheint, schicke ich dieses Foto an deine Freunde und an meine gleich mit. Haben wir uns verstanden? Mittwoch, 4. Dezember. Mados Zuhälter Chiqui hat Fernandez in ihr Büro bestellt. Heute Morgen hat hier bei Mado eine Hausdurchsuchung stattgefunden, im ganzen Gebäude. Das ist gegen unsere Abmachungen. Ja, Bornon hat sich schon darum gekümmert. Das Amtsenthebungsverfahren gegen die Richterin, die die Hausdurchsuchung vorgenommen hat, wird noch heute Nachmittag eingeleitet. Reden wir von was anderem. Du hast Katrin umgebracht, mein kleiner Fernandez. Eins meiner Mädchen. Dein Chef hat dich nicht im Griff. Das Kokain ist noch mal dein Untergang. Neulich Abend warst du völlig benebelt. Mado musste gar nicht groß nachhelfen, damit du ihr alles erzählst. Wir könnten dir ohne weiteres die Brigade kriminell auf den Hals setzen. Oder Bonan informieren. Du gehörst jetzt mir. Verstehst du? Scheiße, ich habe nichts mehr im Griff. Antworte. Sieht so aus. Brav. So ist es gut. Was ist mit Chardon passiert? Von dem Mord kann er nichts wissen. Jetzt heißt es Schadensbegrenzung. Darüber weiß ich nichts. Ich bin Katrin gefolgt. Bonan dachte, sie steckt möglicherweise hinter Chardons Dossier. Ich habe sie bedroht, um sie einzuschüchtern. Sie hat sich gewehrt, da hat sich der Schuss gelöst. Dieses Dossier, vor dem Bonan solche Angst hat, weißt du, was da drin steht? Waffenverkäufe an den Iran. Illegal. Er hat Anbieter und Käufer zusammengebracht, aber sein Name taucht nirgends auf. Kannst du mir dieses Dossier beschaffen? Das ist schwierig. Aber es ist inzwischen bei der Redaktion des Combat Présent gelandet. Dann übernehme ich das. Nicht das. Nicht so ein Leben. Maurice, mein Freund, du hast Neuigkeiten aus Beirut? Die Kamok ist sauber. Keine undichte Stelle. Aber du kennst ihre Mittelsmänner, die Djimil-Brüder? Die Djimil-Brüder, sie kenne ich die. Eine franko-libanesische Familie. 7 Brüder, Schiiten. Enge Beziehungen zu den Ayatollahs im Iran. Im Libanon involviert in die Umrüstung französischer Waffen für französisch-Schwarzafrika. Einer der Brüder ist inzwischen in der Elfenbeinküste und auf Waffenimport spezialisiert. Und auf den Handel mit Heroin, einen Aufwasch. Und er finanziert regelmäßig den Wahlkampf der Gullisten. Du meinst, das könnte passen. Die Djimils sind die Informanten für das Dossier. Roter Glamour. Kriminalhörspiel in 2 Teilen nach dem Roman von Dominique Manotti. Übersetzung aus dem Französischen Andrea Stefani. Teil 1. Mit Felix von Manteuffel als François Bornon, Marc Hosemann als Fernandez, Marina Frenk als Nouria Ghozali, Barbara Nüsse als Erzählerin. In weiteren Rollen Tonio Arango, Katja Brügger, Marlene Diekhoff, Bernd Gravert, Jonas Hien, Pascal Udüs, Sascha X, Markus John, Benjamin Kramme, Matti Krause, Matthias Leja, Rasmus Meyer-Loos, Anne Müller, Alexander Ratschun, Toini Runke, Stefan Schad, Wolf-Dietrich Sprenger, Jürgen Uther, Gerd Warmeling und Anne Weber. Komposition Andreas Bick. Technische Realisation Christian Alpen und Sven Kohlwage sowie Sebastian Ohm und Angelika Körber. Regieassistenz Felix Lehmann. Hörspielbearbeitung und Regie Beatrix Ackers. Produktion Norddeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2019. Dramaturgie Christiane Ohaus.